Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 28 bis 31. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn: Welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dies: Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Gott segne dieses Wort. Das wichtigste Gebot. In diesem Bibeltext hier, der Bibelpassage aus dem Markus-Evangelium, lernen wir mehr über das wichtigste Gebot. Und hier spricht einer der Schriftgelehrten mit Jesus und fragt ihn, ja, welches Gebot das wichtigste ist. Und Jesus antwortete dann, sagt ihm dann, eben, dass du den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben sollst. Lieben. Und das zweite ist ebenso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese beiden Gebote sind letztendlich die 10 Gebote zusammengefasst. Ja, also die 10 Gebote, ja, die kennt ihr, ja. Und dann haben wir aus den 10 Geboten die ersten 4 zusammengefasst. Jesus fasst es zusammen hier in dem ersten, im Markus-Evangelium. Und das zweite sind dann aus den 10 Geboten die letzten 6. Ja? Und Jesus macht das ganz klar, dass das entscheidend ist. Beide sind gleichwertig. Also zusammengefügt bilden sie das wichtigste Gebot. Und worauf es hier ankommt, ist, dass wir, die wir Jesus Christus folgen, diesen beiden Geboten mit Gottes Hilfe in unserer persönlichen Beziehung zu Christus, uns diese nicht nur zu Herzen nehmen, erstmal, dass wir wissen, dass das das wichtigste Gebot ist, ja, in 2 Geboten zusammengefasst in 1, aber dass wir diesen Geboten dann auch folgen in unserer persönlichen Beziehung zu Christus als reuige Sünder. Und darauf kommt es an, ja, und wenn wir also Beziehungen haben oder eingehen mit Leuten, oder ist es wichtig, dass wir aufpassen, ja, dass wir, wenn wir mit gottesfürchtigen Leuten zusammenkommen, dass diese beiden Gebote, dass andere diese Gebote auch wahrnehmen, ja, und andere Menschen, die Christus folgen, die nicht nur sagen, oh ja, ich glaube an Jesus Christus oder ich folge Christus oder ich bin Christ, die dann diese Gebote nicht einhalten, ja, und das sich nicht manifestiert, sozusagen. Da sind wir also gut geraten, einen anderen Weg einzuschlagen, und das ist nicht Gottes Wille, ja, denn es gibt auch Menschen, die eben dann vorgeben, Christus zu folgen, aber dann letztendlich, das ist scheinheilig, aber nicht wirklich Christus folgen, aber andere Leute eine Falschaussage machen. Ja? Also seid hier wachsam. Und ich ermutige euch nochmal hier, also ins Markus-Evangelium zu gehen. Lest mal hier, worauf es ankommt, denn unser Jesus Christus ist nur, also eine Herzensbeziehung, ist eine Herzensangelegenheit für unseren Jesus Christus, dass unsere Herzen ihm zugewandt sind. Und in den Evangelien natürlich mit Jesus Christus wird er oftmals ja angegriffen, verbal attackiert und in Frage gestellt von Pharisäern, Schriftgelehrten, Sadduzäer auch, ja, und die Pharisäer bewirken dann auch durch den Gouverneur, den römischen Gouverneur, dann, dass Jesus Christus gekreuzigt wird. Also er wird falsch angeklagt und wird dann am Kreuz dann verurteilt und zu Tode verurteilt, am Kreuz dann. Aber das ist alles Gottes Willen. Und hier eben möchte ich euch zeigen, dass eben nicht alle Schriftgelehrten also nun bösartig waren oder ihm Böses wollten. Ja, es gibt dann auch Josef von Arimathea und auch Nikodemus, ja, im Johannesevangelium, im dritten Kapitel. Das waren Menschen, die, die aufrichtig Gott aufgesucht haben durch Jesus Christus. Und schaut mal hier in diesem Vers, im anschließenden Vers 14 nochmal nach. Lest das mal durch, Markus 12. Kapitel und dann Vers 14. Da sieht nämlich unser Herr Jesus das Herz dieses Schriftgelehrten. Und das macht uns Mut. Lest das mal selber durch. Ich will das nicht vorwegnehmen. Entdeckt das selber. Es ist so, dass Christus immer alle Herzen der Menschen sieht. Und wenn ihr die Evangelien durchlest und wie Christus umgeht mit anderen Menschen, Christus hier, also Gott ist Mensch geworden und Gott im Fleische sozusagen mit anderen Menschen kommuniziert, spricht und auch zuhört. Und so ist es immer so, dass er, wenn die Herzen der anderen Menschen ihm zugewandt ist, dann stellt er das nie in Frage. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eine der Sachen, die ihr lernen könnt und lest mal weiter. Aber wenn er böse Herzen erkennt oder etwas Böses im Herzen oder böse Absichten, dann stellt er das immer zur Rede. Ja, er spricht das immer aus. Achtet mal drauf. Ja. Ja, und das ist es im Prinzip. Das ist das wichtigste Gebot. Haltet euch dran an diesen beiden und schaut mal, wie unser Jesus Christus dann in und durch euch wirkt. Und es ist das wichtigste Gebot, 2 in 1 sozusagen zusammengefasst hier. Und das ist die Einladung hier aus dem Markus-Evangelium. Und lieber Jesus, wir danken dir für das wichtigste Gebot, die 2 Gebote, die 10 Gebote zusammengefasst in 2 gleichwertig zu 1. Und du hast es wirklich einfach gemacht für uns, damit wir verstehen, wer du bist, warum du gekommen bist und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung zu dir zu wachsen als reuige Sünder. Und das ist unser Gebet, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist, die Bibel öffnen, lesen tagtäglich und nicht aufgeben am Anfang, wenn es schwierig ist, die Bibel zu verstehen oder schwieriger, das kann schon sein. Aber weiter dran zu bleiben und du hilfst uns dann, die Bibel mehr und mehr zu verstehen, je mehr und mehr wir kommen als reuige Sünder mit reuigem Herzen und mit offenen Herzen. Und das ist mein Gebet für alle Menschen, egal wer es nun sein mag. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.